Knott? Ja, hallo. Hier ist der Stefan. Ist da Janinas Mutter? Ja. Ist die Janina da? Welcher Stefan denn? Stefan? Stefan Möller. Janina wohnt doch alleine. Ach so, ja, sie ist nicht zu Hause. Ich dachte, sie wäre zu Hause. Kann ich irgendwas ausrichten? Ich glaube, sie können mir da gar nicht helfen, so. Weil es geht darum, es geht um, also um meinen Kollegen. Also, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen kann, ohne dass Sie ihr das jetzt sagen oder so. Natürlich können Sie mir das sagen. Ja, und zwar, es geht darum, dass mein Kollege was mit der Janina also hatte oder hat, so gesehen eigentlich, okay? Hallo? Ja. So, und das Problem ist jetzt, Janina, ja, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber Janina vermutet, dass sie schwanger ist. Und deswegen wollte ich mit ihr reden und die sind jetzt ganz schön im Streit. Welche Janina meint sie? Janina Rost. Also irgendwas kann jetzt nicht sein. Wieso nicht? Nee, mit welchem Kollegen denn? Ja, mit Sebastian. Sebastian Seifert. Nee, also das ist nicht richtig. Doch, ich meine Janina Rost. Also sie wohnt doch in der Kaiserstraße, oder nicht? Nee. Wie heißt die Straße, wo sie wohnt? Das ist auch an der Kaiserstraße auf jeden Fall dran, in der Fährstraße, glaube ich. Und ihr großer Bruder, ihr kleiner Bruder ist das, glaube ich, heißt doch Julian, oder? Das ist an dem, aber irgendwie stimmt da was jetzt nicht. Und wieso stimmt? Ja, deswegen, ich wusste, dass sie mir das jetzt erstmal nicht glauben. Ich wollte sie noch gar nicht erst sagen, aber... Wissen Sie? Ja, ich bin jetzt also irgendwo ein bisschen baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es ist ja erstmal nur eine Vermutung, verstehen Sie? Ja, und sie soll jetzt von dem Sebastian... Ja, Seifert. Seifert schwanger sein. Ja. Aha. Ja, und ist das... Ich wollte mit sie, ihr wenn, reden. Wenn das so an dem wäre, ne? Ja. Dann wüsste ich das zuallererst. Ja, ja, das... Okay, dann... Ich glaube Ihnen natürlich, ne? Ich glaube Ihnen das. Ja, natürlich, das müssen Sie mir auch glauben. Ja, ich glaube Ihnen, auf jeden Fall. Sie sind ja auch die Mutter und das, deswegen, ja, ich wollte ja gerne die Janina sprechen. Und was haben Sie denn damit zu tun? Ja, nichts, aber die beiden reden nicht mehr miteinander und die müssen ja... Meine Tochter hatte nie was mit einem Sebastian Seifert, das weiß ich genau. Ja, das ist ja nicht mal gewesen, sondern das ist ja jetzt. Nee, das ist auch nicht jetzt, weil sie mit jemand ganz anderem zusammen ist. Ja? Ja. Ich schwöre Ihnen das ist wirklich die Wahrheit. Ja, das ist ja schön. Ich gebe dir einen Humsschwur drauf. Bitte? Ich gebe dir einen Humsschwur drauf. Ja, ich habe mir das nämlich gedacht. April, April! Hört am Telefon, dass du das bist, du blöder Sack, du. Aber du hast geglaubt, ne? Ich habe das immer schon rausgehört, dass du das bist, aber... Birgit, wie geht's dir? Ja, wo bist du? Ich bin zu Hause. Und warum erzählst du mir so eine Scheiße? Julian hat's gesagt. Ich schwör, das war dein Sohn, nicht ich. Ja. Julian hat gesagt, ich soll das machen. Mhm. Ohne Scheiß. Wie geht's dir? Gut. Jetzt wieder besser, ne? Das hätte ich dir nicht geglaubt, weil denn, wenn mit Janina sowas wäre, also da wäre ich die allererste. Ich weiß. Deswegen hast du mich auch ganz schön im Dings in die Schlinge gekriegt. Bitte? Deswegen, du hast mich auch ganz schön in die Schlinge gekriegt, weißt du, damit. Ich nämlich nicht gesagt habe, wo sie wohnt. Ja, und ich sag auch noch Kaiserstraße, ihr Idiot. Was? Ich sag auch noch Kaiserstraße. Ja, ja. Und außerdem hast du auch, weiß ich, dass sie keinen Kollegen hat, der Sebastian Seifert heißt. Hatte sie nicht? Nee. Ja, ich weiß, es war alles nur ausgedacht. Ja, aber das war ein Scheißscherz. Ne? Das will ich ja Nina lieber nicht. Nee, erzähl dir das nicht. Doch, erzähl dir das, sie würde auch drüber lachen. Ja. Du willst ja, dass ich sie schwängere und dass ich dann, ne, dass du von mir Oma wärst, ne? Omi, erstmal musst du was Vernünftiges werden. Ich bin Homs, Mann! Ja, weiß ich, aber du musst erstmal was Vernünftiges Wieso? Werden. Wieso? Reicht nicht nur Homs. Ich bin doch, nein. Ich bin Homs doch. Ja. Boah, das finde ich aber jetzt echt traurig von dir. Nein, nicht traurig, aber wer meine Tochter heiratet, der muss ihr auch was bieten. Wieso, ich kann ja alles bieten. Ja, das weiß ich, eine aber... Eine Parkbank, ein Einkaufswagen, Zeitung, hä? Mhm. Nein, okay, alles klar, ne? Mach's gut. Ja, grüß. Hast du aus der Zelle angerufen? Hä? Hast du aus der Telefonzelle angerufen? Nee. Du? Nee. Von wo denn? Von zu Hause? Aus dem Radio. Das hörte sich total so an. Du bist gerade im Radio. Wird das jetzt hier etwa übers Radio gebracht? Über euer blödes Internetradio da? Ja, genau. Oh, Homie. Das ist ja oberheftig. Ihr Arschgesichter. Oh, Birgit. Okay, Juli lacht sich schon kaputt. Ich muss jetzt auflegen, okay? Gut, tschüss. Tschüss, grüß Ernie. Jo, mach ich. Jo, und den kleinen Hund, ne? Tschüdelü. Tschüss. Was Arschgesichter sagt. Wie frech sie ist. Jo, das war ja mal richtig lustig.